Fall. Ein großer Knall, du hörst das All. Soeben um die Häuser schweben, ganz nah die prallen Wolken kleben. Fest an des Bürgers festen Steinen, an der Kreuzung dieser einen, die vereint die Himmelsstürmer. Klick, klack, klick, auch du musst rein ins Rotblitzlichtgewitter. Sonnenaufgang, Sonnenfall, ein großer Knall, du hörst das All. Soeben um die Häuser schweben, ganz nah die prallen Wolken kleben. Fest an des Bürgers festen Steinen, an der Kreuzung dieser einen, die vereint die Himmelsstürmer. Klick, klack, klick, auch du musst rein ins Rotblitzlichtgewitter.